Ich ließ mich daher sofort bei ihm melden, aber erst hieß es, er sei nach Sardinien gegangen. Dann sagte mir der Militärattaché Lamp, Lord Hayes wäre bei Konteradmiral Sir Mark Kerr an Bord SMS Queen in Tarent. Ich fuhr sofort dorthin und wurde von einem Dienstauto abgeholt und an Bord gebracht. Lord Hayes war nicht an Bord, aber der Admiral empfing mich. Er empfing mich damit, dass der Befehl von Rom habe, mich sofort wieder nach Saloniki zu schaffen. Ich trug ihm vor, was ich zu sagen hatte, und er versprach, einen von mir zu schreibenden Bericht an den Chef der Marine-Nachrichtenabteilung, Admiral Sir Reginald Hull, durch den Marine-Kurier gelangen zu lassen. Wir sprachen davon, dass die einzige Erklärung für die unglaublichen Vorkommnisse das sein könnten, dass der Chef der Nachrichtenabteilung für Balkanangelegenheiten, Hauptmann Leopold Amery, Parlamentsmitglied für Birmingham, als Jude nicht nur alles wisse, sondern auch selber tatkräftig die jüdischen Belange fördere. Anders hätte er doch die berüchtigte Geschichte des südafrikanischen Krieges nicht im Auftrage der Times so schreiben können, dass die notorische Tatsache in ihr restlos verschwiegen wurde, dass der Burenkrieg allein durch eine internationale jüdische Finanzklique entfesselt worden war. Admiral Sir Reginald Kerr befahl mir sodann, alle etwaigen Beschwerden auf dem Dienstwege vorzubringen und ließ mich auf ein französisches Transportschiff überführen, das mich nach Saloniki brachte. Dort angekommen, erhielt ich bei meiner Meldung beim AOK durch den Nachrichtenoffizier Hauptmann Nied den Befehl, sofort an die Front zu gehen und Meldungen auf dem Dienstweg aufzugeben. Ich schrieb daraufhin eine Meldung an den Chef des Stabes, General Corry, von dem ich zur Antwort den telegrafischen Befehl erhielt, zur Truppe zu gehen und weitere Meldungen meinem Bataillonsadjutanten zu übergeben. Ich telegrafierte nunmehr an meinen Korpskommandeur, dass ich mir des Planes wohl bewusst wäre, mich aus dem Wege zu räumen, derart, dass meine Nachrichten auf dem routinemäßigen Dienstwege der Bataillons-, Regiments-, Brigade-, Divisionskorps- und Armeeschreibstuben mit ihren tüchtigen Schreiberfeldwebeln, Unteroffizieren und Ordinanzen und so weiter verloren gehen müssen. Ich weigerte mich, den Befehl an die Front zu gehen auszuführen und verlangte, vor ein Kriegsgericht gestellt zu werden. Jetzt befahl mir der Generalstabsoffizier der 10. Division, Oberst Knight, mich krank zu melden, was ich beim Feldlazarett Nummer 31 tat. Auf dem schönen Dienstwege befand ich mich alsbald im Kriegslazarett 42 in Saloniki, wo ich in die Beobachtungsstation für Geisteskranke eingesperrt wurde, erst in einer hölzernen Baracke, dann von einem Unteroffizier und 4 Mann bewacht in einer Zelle im Keller. Dauernd wurden Beleidigungen, Unwürdigkeiten, Gewalt gegen mich angewendet, um mich total verrückt zu machen. Ich wäre ein Säufer, hieß es. Ich hatte seit Jahren keinen Alkohol zu mir genommen. Die Schwestern wurden gewarnt, meiner Zelle zu nahe zu kommen, weil ich so gemeine Worte brauchte und so weiter. Ein jüdischer Feldunterarzt warf mich vom Stuhl herunter und sagte dazu, der Oberst hätte ihm gesagt, mich so zu behandeln. In Saloniki führte angeblich der leberkranke General Milne das Kommando, der ein guter Soldat war. Tatsächlich aber schmissen Lord Granard und Sir Philip Sassoon den Laden. Es war also alles richtig unter rein jüdischer Kontrolle. Durch einen Frontkameraden wurde es mir möglich, in der Uniform eines Lazarettgehilfen in das amerikanische Rote Kreuz zu fliehen. Leider war sein Vorsteher, Oberarzt Ryan, der mich kannte, nach Korfu verreist. Für seine beiden Assistenten war der Bissen zu groß zum Schlucken, denn es ist wirklich etwas viel auf einmal, einen angeblichen englischen Oberleutnant, der Mannschaftsuniform trägt, vor der Militärpolizei als ausgebrochenen Irrsinnigen zu schützen. Ein französischer Offizier im amerikanischen Roten Kreuz machte aber eine nette Bemerkung. Er sagte, wir sind hier angeblich die Orientarmee. Tatsächlich sind wir aber die Großorientarmee. Gemeint ist damit die Armee des jüdischen Großorient in Paris. Ich wurde ins Kriegslazarett 42 zurückgebracht und kam alsbald auf die schwimmende Irrenanstalt, ein Lazarettschiff im Hafen, und wurde von einem Unteroffizier mit 3 Mann in einer vergitterten Kabine unter Deck bewacht. Die anderen Geisteskranken durften auf Deck in einem Holzkäfig sich aufhalten. Auf diesem Schiff wurde ich nach Malta gebracht, wo der Gouverneur Lord Mutuan mich vor eine Ärztekommission zu stellen befahl, die mich gesund befand. Ich wurde darauf freigelassen und war am 1. August 1917 in London beim Auswärtigen Amt. Mein Erscheinen dort rief unter der Judenschaft eine Panik hervor. Anstelle des Hauptmanns Amery war sein Rassengenosse Temperley Chef der Nachrichtenabteilung für Balkanangelegenheiten geworden. Amery war zum Sekretär des Militärkabinetts befördert. Inzwischen ist er glücklich Unterstaatssekretär im Kolonialamt geworden. Sein Nachfolger im Militärkabinett wurde dabei ein Herr Abraham. Der Jude Temperley hat die Geschichte der Friedenskonferenz geschrieben, wohlverstanden die amtliche Geschichte, und auch in ihr steht mit keinem Worte drin, dass dieser Krieg nur ein Judenkrieg und die Friedenskonferenz nur eine Judenkonferenz mit Zulassung einiger Dekorationsschriften war. Jedenfalls sauste bei meinem Erscheinen Herr Temperley sofort zu Lloyd Georges Nachrichtenoffizier Philip Kerr. Infolge davon wurde ich von einer Sonderkommission im großen Zentrallazarett genau ärztlich untersucht, die mich leiblich und geistig ganz besonders tauglich befand. Daraufhin erlaubte mir Herr Kerr, ihn zu besuchen. Dort fand ich, dass er gänzlich unter dem Einfluss eines Hauptmanns Rothschild stand, der mit ihm ausgerechnet nur über Christian Science sprach. Schon wurde also verfügt, dass ich nochmals untersucht werden müsste, ob ich zurechnungsfähig wäre, sonst könnte man meinen Bericht nicht Lord Hayes übergeben. Also wieder mal wurde eine Sonderkommission von Ärzten zu meiner Untersuchung zusammengetrommelt. Diesmal war der Vorsitzende ein jüdischer Stabsarzt mit dem echt englischen Namen Zimmermann, und von den 4 Beisitzern waren noch 2 Juden. 8 Tage vor der Untersuchung war es offenes Gespräch im Kriegsministerium, dass ich unzurechnungsfähig erklärt werden würde. Am 17. September 1917 wurde ich dann auch richtig um 4 Uhr nachmittags für total und hoffnungslos wahnsinnig und auch als körperlich dienstuntauglich erklärt.